sollst du feind mich schelten, dass ich ihn genannt. Erlaubest du mir, Herr, dass ich verkünde seines Glücks im Sand?